Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der geheimnisvolle Schlüssel. Erster Teil. Als ich mich schlafen legte, regnete es. Und als ich wieder erwachte, regnete es ebenfalls. Eigentlich hätte nichts dagegen gesprochen, die Woche mit Büchsennahrung und Whisky im Büro zu verbringen. Wäre da nicht Frau Pfister gewesen, die mich unbedingt sprechen wollte. Ich lud sie zu mir ins Büro ein, doch sie wollte mich unbedingt vor einer Treppe in der Innenstadt sehen. Herrlich, dieser Regen. Wussten Sie, dass der Mensch geistig austrocknet, wenn es lange Trockenperioden gibt? Der Mensch ist in der Lage, sich innerlich zu befeuchten. Weshalb sollte er dies auch noch äußerlich tun? Weil Regen gesund ist und schön und ein Naturereignis. Und ich soll jetzt herausfinden, weshalb es diesen Sommer fast nie geregnet hat. Ja, daran sind die Handyantennen schuld. Ah. Seit es Handys gibt, ändert sich das Wetter. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Und die Handys sind auch daran schuld, dass unsere Gehirne austrocknen. Genau. Eines Tages werden die Menschen derart geschädigt sein, dass sie keine Handys mehr bedienen können. Aber dann wird es zu spät sein. Ein großer Regen wird kommen und eine neue Zivilisation wird entstehen. Und die neuen Wesen werden mit Regenschirmen geboren. Schade, dass mein Bruder das nicht mehr erleben wird. Ihr Bruder ist tot. Ja. Er ist ermordet worden. Hier, auf dieser Treppe? Hier wurde er gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Er hatte Alkohol im Blut, aber nicht mehr als ein Promille. Und mit einem Promille fällt man doch keine Treppe runter. Das ist alles schon vorgekommen. Was spricht aus Ihrer Sicht gegen einen Unfall? Mein Bruder ist noch nie gestürzt. Er hat sich noch nie etwas gebrochen. Aber entscheidend ist der Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Mein Bruder hielt ihn in seiner linken Hand umklammert, auch noch als er tot war. Damit wollte er jenen, die ihn finden, einen Hinweis geben. Hier, das ist der Schlüssel. Ein ganz normaler Schlüssel. Älteres Modell wurde früher für Haustüren verwendet. Ich weiß. Dieser Schlüssel muss wichtig sein. Trug er noch andere Schlüssel auf sich? Nein, er wohnte zuletzt in einem Hotel. Er war ein halbes Jahr auf Reisen, hatte hier alles verkauft und die Wohnung aufgelöst. Er hatte sich als Polizeiaspirant beworben. Wann ist er zurückgekommen? Eine Woche vor dem Mord. Hat er sich mit ehemaligen Freunden getroffen? Vielleicht mit einer Frau, die jetzt einen anderen hat? Er hatte keine feste Beziehung. Wenigstens hat er nie eine Frau erwähnt. Er war mir gegenüber sehr offen in solchen Dingen. Suchen Sie den Mörder? Und wenn es keinen Mörder gibt? Dann weiß ich wenigstens, dass ich alles unternommen habe, was menschenmöglich ist. Das bin ich ihm schuldig. Er hat mir nämlich auch geholfen, vor Jahren, als ich harte Zeiten durchmachte. Interessiert Sie das? Nur wenn es der Aufklärung dient oder den Regen vertreibt. Ja, aber nicht doch. Es soll weiter regnen, mindestens 4 Wochen. Erst dann beginnen die Gehirnzellen wieder zu atmen. Meine Gehirnzellen atmeten erleichtert auf, als Frau Pfister mir ein paar Banknoten zeigte, deren lieblicher Anblick sogar dem Regen trotzte. Sie gab mir einen Zettel, auf dem ein paar Namen standen. Es war nicht viel. Ich erhoffte mir weitere Informationen an einem Ort, in dem der Geist auch ohne Handyantennen und Sonnenschein schrumpfte. Na, Maloney, frisch geduscht ist halb rasiert. Sie sollten sich einen wasserdichten Klienten suchen, da müssen Sie nicht ins Polizeipräsidium flüchten. Meine neue Klientin ist wasserresistent und sie nimmt es mit jedem Polizisten auf, vor allem wenn schlampig ermittelt wurde. Wollen Sie wieder für Unruhe sorgen, Maloney? Aber es ist so schön ruhig in der Stadt. Kein Mord, schon seit Wochen. Unser Computer hat berechnet, dass voraussichtlich erst in einem Monat wieder ein Mord geschehen wird. An einer Frau. Sie sollen Ihre Klientin vorwarnen, Maloney. Meine Klientin ist wohlauf. Ihr Bruder aber ist tot. Er war Polizeiaspirant. Pfister war sein Name. Üble Sache, Maloney. Wir haben den Fall untersucht. Der Mann war betrunken. Die Treppe war schlecht beleuchtet und steil. Es gab keine Zeugen und es gibt weit und breit kein Motiv. Unser Computer sagt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Mord bei weniger als 1 Promille liegt. Vermutlich verwechselt er das mit dem Blutalkoholgehalt. Da kennen Sie sich besser aus, Maloney. Wir haben ganz andere Sorgen. Seit diese Bande Bijouterien ausgeräumt hat, indem sie einfach mit einem Auto die Schaufenster zertrümmert hat, gibt es Nachahmer. Ein Grüner hat versucht, mit dem Fahrrad ein Schaufenster zu zertrümmern. Da hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Vor einer Woche aber ist es deiner Bande mit einem kleinen PKW gelungen, ein Geschäft auszuräumen. Uhren und Schmuck im Wert von über 200.000 Franken. Und jetzt muss ich weg. Wieso? Werden jetzt eine Woche nach der Tat endlich die Spuren gesichert? Ich muss an eine Sitzung. Wir beraten darüber, wie wir die illegalen Müllberge in der Stadt in den Griff kriegen. Videoüberwachung wollen die Leute nicht. Wegen dem Datenschutz. Und schießen dürfen wir auch nicht, wenn jemand seinen Hausmüll in den Altglascontainer stopft. Das ist natürlich wichtiger als ein ganz gewöhnlicher Mord. Solange die Mörder die Leichen nicht in Altglascontainer stopfen, kümmert sich die Polizei nicht darum. Wir sind ganz nah bei dem Bürger Maloney. Wir wissen, wo der Schuh drückt. Wenn dieser Pfister ermordet worden wäre, dann wüssten wir das. Sie verschwenden ihre Zeit, Maloney. Aber das ist ja nichts Neues. Draußen sah ich, wie ein Mann eine leere Bierflasche auf eine Abfalltonne stellte. Sofort war ein Einsatzkommando zur Stelle und verhaftete den Mann. Es hörte endlich auf zu regnen. Ich fuhr an den Stadtrand. Dort lebte Paul Blaser, mit dem der verstorbene Pfister angeblich befreundet gewesen war. Pfister? Ja, wir sind eng befreundet. Haben Sie den gesehen? Also, seit es die Südanflüge auf den Flughafen gibt, sitze ich nur noch hier auf dem Balkon. Pfister ist tot. Wussten Sie das nicht? Seit über 10 Jahren kennen wir uns. Früher gingen wir oft ins Kino, aber seit es diese Einzelkabinen gibt, ist es nicht mehr das Gleiche. Und die Frauen sind nicht mehr echt. Alles Silikon und der Rest ist auch manipuliert. Früher sahen die Frauen im Kino aus wie die Nachbarin. Da konnte man sich noch etwas vorstellen. Pfisters Schwester glaubt, dass ihr Bruder ermordet worden ist. Krimis. Krimis haben wir uns auch angeschaut im Fernsehen, werden aber immer brutaler. Gestern wurde einem Mann die Gurgel aufgeschlitzt, hat das geblutet. Ja, da kommt wieder einer. Wir sollten reingehen und uns in aller Ruhe unterhalten. Nein, das geht jetzt nicht. Um 15:15 kommt einer der KLM, ein dicker Vogel. Und dann kommt der Schöne aus Singapur oder sonst ein Asiate. Hat sich Pfister vor seinem Tod mit jemandem getroffen? Wer ist tot? Pfister, ihr bester Freund. Pfister? Ist das der Taxifahrer? Pfister war auf Reisen und ist erst kürzlich zurückgekehrt. Ach so, ja. Wir waren eng befreundet. Er hat mir sogar eine Karte geschickt. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Moment mal, das weiß ich genau. Solche Dinge merke ich mir nämlich. Ja, das muss vor 2 Jahren gewesen sein. Sie haben Ihren besten Freund 2 Jahre lang nicht gesehen? Wenn man sich gut kennt, muss man sich nicht sehen, um gleicher Meinung zu sein. Könnte es sein, dass der Fluglärm Sie um den Verstand bringt? Nein, man gewöhnt sich daran. Zuerst bin ich bei jedem Flugzeug aufgewacht. Jetzt könnte ich sogar hier auf dem Balkon schlafen. Ich glaube nicht, dass der Lärm schädlich ist. Ich werde das all meinen Mietern beweisen. Sehen Sie mich an. Sehe ich etwa geschädigt aus? Er sah begeistert auf den großen Jet, der sich näherte, und breitete seine Arme aus. Immerhin hatte er eine Beschäftigung gefunden. In einem Heim würde er nur den anderen auf den Geist gehen. Der nächste auf der Liste wohnte in einem Haus, in dem es penetrant nach scharfen Reinigungsmitteln roch. Ich klingelte an der Wohnungstüre, doch niemand öffnete. Ich wollte bereits wieder gehen, als ich eine andere Tür öffnete. Wollen Sie zu Beatoz? Allerdings. Er steht auf der Liste, die Sie mir gegeben haben. Oh, Sie sind es. Ohne Kontaktlinsen sehe ich kaum etwas. Sie und Herr Hotz sind Nachbarn? Ja, wir kennen uns schon lange. Mein Bruder war oft hier. Und was weiß Hotz über den Tod Ihres Bruders, was Sie mir nicht auch sagen? Sie zu Beatoz? Nun, ich dachte, dass er vielleicht so von Mann zu Mann mehr sagt, als er mir sagt. Er ist nämlich sehr in sich gekehrt. Wenn Sie wollen, können wir gemeinsam auf ihn warten. Sie haben einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Er hat eine Katze. Wenn er weg ist, füttere ich sie. Mein Bruder hat das auch manchmal getan. Regnet es nicht mehr? Wieso? Ist Ihr Gehirn wieder am Austrocknen? Nein, aber wenn es nicht regnet, fühle ich mich miserabel. Oder liegt es an Ihrem Handy? Haben Sie es eingeschaltet? Warten Sie, das hier ist der Schlüssel. Sieht ziemlich leer aus. Das ist aber seltsam. Er muss in den letzten Tagen ausgezogen sein. Mir hat er nichts gesagt. Tatsächlich war die Wohnung so leer wie mein Magen. Ich ging in ein Restaurant und aß ein Stück Fleisch, das so schmeckte, wie ich mich fühlte. Der Fall schien kein Fall zu sein, aber wenn Menschen von einem Tag auf den anderen ausziehen und verschwinden, dann konnte immerhin noch ein Fall daraus werden. In der leeren Wohnung fanden wir nicht ein einziges Staubkorn. Meine Klientin rief den Hausverwalter an. Ich staunte nicht schlecht, als der Liebhaber der Donnervögel erschien. Er hat die Miete für die nächsten 3 Monate überwiesen, hat gesagt, dass er ins Ausland gehe. Mehr weiß ich nicht, mehr brauche ich auch nicht zu wissen. Und was ist mit der Katze? Katzen und andere Haustiere dulden wir nicht. Aber Herr Hotz hatte eine Katze. Das ist gegen die Regeln. Ich werde ihm die Wohnung kündigen. Aber er ist doch schon ausgezogen. Und das ist eine Frechheit. Hat eine Katze und zieht einfach aus, ohne dass ich ihn vorher rauswerfen kann. Hat er Ihnen eine Adresse oder eine Handynummer hinterlassen? Möchten Sie die Wohnung mieten? Danke, aber die Hausverwaltung ist nicht nach meinem Geschmack. Sie sehen aus wie jemand, der Probleme hat. Sind Sie vielleicht auch einer dieser Messis, die den ganzen Müll aufbewahren? So etwas gibt es bei mir nicht. Ich habe 12 Katzen, 5 Hunde und diverse Wildtiere. Ja, jetzt ist wieder Wildsaison. Herrlich sein Hirschkotelett. Hören Sie das? Wollen Sie sich über Lärm beschweren? Hier hat es keinen Lärm. Ist doch richtig langweilig so, weit weg von jeder Anflugschneise. Das ist die Katze. Vielleicht ist sie in einem Wandschrank. Scheint mir hier auf dem Balkon zu sein. Oh, wir müssen sie retten. Ich nehme sie zu mir. Nichts, da Katzen sind nicht erlaubt. Ja, dann müssen Sie sie mitnehmen, Maloney. Wir öffneten die Balkontüre und die Katze sprang herein. Es dauerte 1 Stunde, bis wir sie eingefangen hatten. Als ich in meinem Büro ankam, sah mein Gesicht übel aus und die Katze fauchte noch immer. Ich schenkte sie einer Nachbarin, die mir dankend um den Hals fiel. Ihr Parfum war so stark, dass ich es noch Tage später roch. Ich legte mich ein wenig unter meinen Schreibtisch, bis eine Frau mich weckte. Sie sehen ja fürchterlich aus. Hatten Sie einen Kampf mit einem Leoparden? Nicht ganz, aber solche Verletzungen gehören zu meinem Berufsrisiko. Schusswunden heilen weniger schnell. Sie sind ja ein richtiger Mann. Das finde ich toll. Mein Freund ist auch so. Keiner dieser Waschlappen, die in der Küche rumstehen oder Wäsche waschen. Männer sollten nach Motorenöl riechen. Sie riechen allerdings ein wenig seltsam. Das ist der süße Duft meiner Nachbarin. Sie verführen Ihre Nachbarin? Einfach so? Das gefällt mir. Womit kann ich Ihnen dienen? Motorenöl kann ich jederzeit auftreiben. Mein Freund ist spurlos verschwunden. Einfach so. Sein Handy ist nicht mehr in Betrieb und seine Wohnung ist seit vorgestern leer. Einfach so. Heißt Ihr Freund zufällig Hotz? Ja, er heißt Hotz. Aber das ist kein Zufall. Er wurde so geboren. Darauf wäre ich nie gekommen. Suchen Sie ihn. Und sagen Sie ihm, dass ich ihn heiraten werde. Und wenn er das nicht will? Dann soll er sich zum Teufel scheren. Aber wissen möchte ich es schon. Auch was er jetzt so treibt und mit wem. Ich nickte artig und nannte ihr meine Tarife. Sie zuckte mit keinem Rapper, nur die Nase bebte ein wenig. Es war hübsch anzusehen. Da ich nun 2 seltsame Fälle zu bearbeiten hatte, stärkte ich mich mit 1 Liter Kaffee. Es regnete bereits wieder, was außer meiner ersten Klientin niemand fröhlich stimmte. Im Hausflur hörte ich das bedrohliche Fauchen der Katze. Möglicherweise hatte sie bereits meine Nachbarin verspiesen. Ich legte allerdings keinen Wert darauf, ihre Überreste aufzufinden und ging deshalb eilig die Treppe runter. Vor dem Haus traf ich auf Herrn Blaser. Frau Pfister sagte mir, dass Sie Detektiv sind. Dann wird es sicher stimmen. Aber Katzen und Hausverwalter lehne ich als Klienten grundsätzlich ab. Aber das können Sie nicht tun. Es ist ja nur eine ganz, ganz kleine Sache. Ich meine, wenn Sie sowieso nach diesem Hotz suchen, dann könnten Sie ihm auch sagen, dass er mir den Schlüssel zuschicken soll. Was für ein Schlüssel? Der Schlüssel zur Garage, die er vor 1/2 Jahr angemietet hat. In dem Haus hat es eine Tiefgarage? Nein, die Garage ist am anderen Ende der Stadt. Ich habe mich schon ein wenig gewundert, weshalb er dort eine Garage mieten wollte. Er sagte, es sei für ihn und für einen Freund. Sie wollten einen Oldtimer unterstellen. Und wie hieß dieser Freund? Hat er auch einen Schlüssel? Das weiß ich nicht. Es existieren 3 Schlüssel. 2 hat er mir zusammen mit dem Wohnungsschlüssel zurückgegeben. Aber der 3. Schlüssel fehlt. Und wenn er nicht auftaucht, muss ich das Schloss auswechseln. Und das muss ich verrechnen. Kann ich aber nicht, wenn dieser Hotz nicht mehr auftaucht. Da kriege ich Ärger mit der Verwaltung. Helfen Sie mir. Ich koste mehr als ein neues Schloss. Tatsächlich? Ja. Ich dachte, für 50 Franken könnten Sie mir diesen Gefallen tun. Ist doch keine Sache, wenn Sie sowieso nach dem Mann suchen. 100. Und Sie kriegen den Schlüssel morgen früh. Das ist ein Wort. Ich fragte beiläufig, wo sich die Garage befand und rief Frau Pfister und die Polizei an. Als wir alle vor der Garage standen, regnete es nicht mehr. Dafür hatte der Polizist ein Gesicht wie 100 Tage Regenwetter. Was soll das, Maloney? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir Garagen anzuschauen. Haben Sie den Schlüssel dabei? Ja, sicher. Glauben Sie tatsächlich, dass er zu dieser Garage gehört? Das werden wir gleich sehen. Und was glauben Sie, finden wir in dieser Garage vor? Eine Leiche. Denkbar ist alles. Sie glauben, dass Herr Hotz tot in der Garage liegt? Das wäre immerhin eine kleine Rechtfertigung dafür, dass Sie mich hierher bestellt haben. Machen Sie auf. Meine Nerven sind zu schwach dafür. Also gut. Sieht man schon etwas? Ist er verstümmelt? Sie können Ihre Augen wieder öffnen. Ja, aber die Garage ist ja leer. So leer wie die Wohnung von Herrn Hotz. Das ist eine tolle Erkenntnis, Maloney. Der Mann ist abgehauen. Wollte vielleicht ein neues Leben beginnen. Nachdem der Bruder von Frau Pfister tot aufgefunden worden ist. Sie glauben, dass da ein Zusammenhang besteht? Ihr Bruder hielt diesen Garagenschlüssel in der Hand, als er starb. Ja, aber ich verstehe das nicht. Das war nicht seine Garage. Er fuhr auch nicht Auto. In einer Garage kann man auch andere Dinge lagern. Ich lagere in meiner Garage alte Kreuzworträtselhefte. Raritäten, Maloney. Die werde ich noch mal lösen, wenn ich pensioniert bin. Hat Ihr Bruder diese Garage nie erwähnt? Vielleicht stellt er hier einige Möbel ein, bevor er ins Ausland verreist. Nein, oh, Moment mal. Klar, jetzt fällt es mir wieder ein. Er erwähnte einmal, dass er einen Schrank voll mit Kleidern behalten wolle. Designerklamotten. Er trug die gerne und es waren Edelstücke. Ja, glauben Sie, dass Hotz die Kleider verkauft hat? Und mein Bruder hat das bemerkt und ist deshalb von Hotz ermordet worden? Wegen ein paar Hosen? Sie sind ja noch schlimmer als dieser Detektiv hier. Aber eigentlich ist er ja auch gar kein Detektiv. Geben Sie es zu, Maloney, Sie sind eigentlich ein Märchenerzähler, der den Leuten schaurige Geschichten erzählt. Sie sollten diesen Hotz suchen. Schalten Sie Interpol ein. Jetzt gibt es ein Motiv und einen Täter. Halten Sie den Mund. Verhafte ich Sie wegen Irreführung eines Beamten. Sie hat recht. Hotz ist der Schlüssel zu diesem Mordfall. Ich höre nur immer wieder Schlüssel, Maloney. Was aber haben Sie in der Hand? Eine Garagenschlüssel. Und was ist in der Garage? Nichts. Keine Leiche, keine Kleider, kein Motiv. Sie verschwenden bloß meine Zeit. Und wer ist eigentlich dieser Hotz? Langsam verstehe ich überhaupt nichts mehr. Das ist wegen der Trockenheit. Was ist mit der Trockenheit? Sie führt dazu, dass Sie nicht mehr richtig denken können. Von Ihnen lasse ich mich nicht beleidigen. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ja, aber ich habe ja gar nichts getan. Das ist egal. In den USA schmoren Leute im Todestrakt, die nichts getan haben. Ja, aber ich will nicht ins Gefängnis. Dann halten Sie jetzt die Klappe. Und dann muss ich also wirklich nicht... Ruhe! Sofort. Und jetzt noch einmal der Reihe nach, Maloney. Was ist mit dem Schlüssel, der Schlüssel zu dem Schlüssel in der Hand des Toten war? Es dauerte über eine Stunde, bis er einigermaßen begriffen hatte, worum es ging. Frau Pfister war noch immer ganz weiß im Gesicht. Ich lud sie zu einem Drink in eine Bar ein, was sie aber dankend ablehnte. Am nächsten Tag meldete sich meine zweite Klientin. Offenbar hatte sie neue Hinweise auf den Aufenthaltsort ihres Freundes. Wir verabredeten uns in einem Hallenbad, wo sie als Kosmetikerin arbeitete. Das Bad soll zu einem Wellnesscenter ausgebaut werden. Ist das nicht toll? Dann muss man nicht mehr in die Berge oder nach Österreich fahren, um sich etwas Gutes zu tun. Die Leute fahren aber auch weg, weil sie andere Gesichter sehen möchten und nicht nur wegen der schönen Landschaft. Ich brauche keine Ferien. Ich brauche nur einen richtigen Mann. Aber leider ist er immer noch verschwunden. Sie sagten am Telefon, dass Sie einen Hinweis gefunden haben. Ja, in einer Jacke, die er bei mir in der Wohnung gelassen hatte. Einfach so. Da ist eine Quittung von einem Reisebüro. Er hat eine Reise nach Thailand gebucht. Aber was will er da? Diese asiatischen Frauen sind doch nichts für ihn. Er braucht eine starke Frau, eine, mit der er Pferde stehlen kann. Apropos stehlen, könnte es sein, dass Ihr Freund ein kleiner Ganove ist? Nein, das ist unmöglich. Wenn schon, dann wäre er ein richtiger, ein großer Gangster. Mit Kleinigkeiten gibt er sich nicht zufrieden. Wussten Sie, dass er eine Garage gemietet hatte? Ja, aber die ist an einem völlig idiotischen Ort. Er sagte mir nicht, weshalb er unbedingt dort eine Garage benötigt. Aber er sagte, dass ein Kollege von ihm ein paar Möbel unterstellen wolle. So kommen wir der Wahrheit schon näher. Was für ein Auto fährt Ihr Freund? Ein roter Fiat. Er hatte vor ein paar Tagen einen Unfall. Das Auto sah ziemlich mitgenommen aus. Ist ihm einer hinten raufgefahren. Und das Auto stand immer in der Garage? Nein, es stand meistens vor meiner oder vor seiner Wohnung. Ich meine natürlich vor dem Haus. Einfach so da, wo wir wohnen. Und wann hatte er diesen Unfall? Warten Sie. Das war vor einer Woche. Glauben Sie, er hat mich angelogen? Hat er vielleicht jemanden angefahren? Und ist deshalb verschwunden? Ich würde trotzdem zu ihm stehen. Sagen Sie ihm das. Unterwegs zu Herrn Blaser versuchte ich, ein wenig Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Es schien so, als würden sich die beiden Fälle langsam zu einem einzigen verdichten. Herr Blaser stand in der leeren Wohnung und schaute mich freudig an, als ich ihm den Schlüssel überreichte. Das ist fantastisch. Sie sind Ihr Geld wert. Hier, Moment, 50 Franken. Wir hatten 100 vereinbart. Daran kann ich mich nicht erinnern. Welche Scheibe soll ich einschlagen? Das dürfen Sie nicht. Das ist Privateigentum. 100 oder die Balkontür? Also gut, hier nehmen Sie. Er war übrigens vorher da. Wer war da? Na, der Hotz hat sich nach der Katze erkundigt. Hotz war hier? Das sagte ich doch gerade. Hab ihm Ihre Adresse gegeben. Sie haben die Katze doch noch, oder? Wann war er hier? Vor einer Stunde etwa. Warten Sie einen Moment. Ich hätte da noch etwas für Sie. 200 würde ich investieren. Im fünften Stock hat es Ausländer, die ich gerne loswerden möchte. Könnten Sie die vielleicht ein wenig... Sie wissen schon... Was soll das? Das werde ich der Polizei melden, werde ich das. Ich ließ ihn stehen und fuhr zurück in mein Büro. Tatsächlich wartete da ein Mann auf mich. Er sah nicht aus wie ein großer Ganove. Eigentlich sah er überhaupt nicht aus wie ein Ganove. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass er schon einiges auf dem Kerbholz hatte. Ich komme wegen der Katze. Geht es ihr gut? Sie haben sie beinahe verhungern lassen, Herr Hotz. Ich weiß. Ich hatte Albträume deswegen. Ich kann nicht leben ohne diese Katze. Das müssen Sie aber. Im Gefängnis sind keine Haustiere erlaubt. Susanne kann sie mitbringen, wenn sie mich besucht. Sie sind also bereit, sich der Polizei zu stellen. Was soll ich tun? Es ist alles schiefgelaufen. Ich wurde überfallen und ausgeraubt. Der Schmuck ist weg. Sie wurden überfallen? Ich dachte, Sie hätten mit Ihrem Wagen das Schaufenster einer Bijouterie gerammt. Habe ich auch. Es lief zuerst alles perfekt. Ich stellte den Wagen und das Diebesgut in die Garage und wartete ab. Die Polizei hatte nichts in der Hand, es gab keine Zeugen. Und da tauchte Pfister unverhofft auf und entdeckte den Schmuck in der Garage. Er rief mich an, er wollte mit mir sprechen. Ausgerechnet Polizist wollte er werden. Konnte ich das damals ahnen, als ich ihm den Schlüssel zur Garage gab, damit er dort einen Schrank aufstellen konnte? Und weshalb kam er ausgerechnet jetzt zurück? Sie trafen sich in der Altstadt. Pfister wollte vermutlich, dass Sie sich der Polizei stellen. Genau, aber das kam für mich nicht in Frage. Ich wäre bereit gewesen, mit ihm zu teilen. Aber das wollte er wiederum nicht. Er hielt mich fest. Er wollte die Polizei verständigen. Und da habe sie ihn die Treppe runtergestoßen. Was sollte ich tun? Ich war pleite, hatte keinen Job und ich hatte einen Ausschlag. Ja, Susanne hat mir gesagt, das sei psychisch. So habe es bei ihrem Vater angefangen. Zuerst der Ausschlag, dann die Müdigkeit und dann ist er alt geworden. Wo ist die Katze? Ich begleitete ihn zu der Nachbarin. Diese sah aus, als hätte sie den Dritten Weltkrieg gerade knapp überlebt. Sie atmete erleichtert auf, als sie Hotz das Tier zurückgeben konnte. Als der Polizist erschien, schliefen beide auf dem Fußboden in meinem Büro. Soll das ein Scherz sein, Maloney? Hat die Katze diese Pfister getötet und die Garage gemietet? Der Mann, der hier schnarcht, heißt Beat Hotz. Er hat die Bijouterie überfallen und Pfister getötet. Aber das wird er Ihnen alles selber erzählen. Wir haben übrigens in der Garage Spuren gefunden und ausgewertet. Stofffasern, Maloney. Unser Computer konnte diese Fasern einwandfrei Personen zuordnen. Die Fahndung läuft bereits. Und wie heißen die Verdächtigen? Gucci, Jill Sander, Hugo Boss, Giorgio Armani und Donna Karan. Das hört sich nach einer internationalen Bande an. Wir werden Interpol einschalten. Von meinem Honorar kaufte ich mir keine Designerkleider, aber ein neues Handy, das so viele Funktionen hat, dass ich damit James Bond unschädlich machen könnte. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der geheimnisvolle Schlüssel, dritter und letzter Teil.